herzlich willkommen zum Uncast Episode 607, ein bunter Strauß Nichts. Ja, so könnte man es sagen. Oder man sagt es positiv, so ein bunter Strauß netter Kleinigkeiten. Ja, was ist los? Ja klar, also ich meine, wie schon in den letzten Wochen war ja hier im Uncast immer das Problem mit wirklich vernünftigen News, weil eben, naja, sich die News auf wenigen Geräten beschränkt hat. Meistens erst dann mal 2 Monate lang Gerüchte, dann eine Woche geleakter Stuff, ja, und dann nochmal eine Woche oder 2 oder 3, je nachdem wie groß der Anbieter war, zum Beispiel Samsung, ja, da sind es auch schon mal 2 oder 3 Wochen danach noch immer wieder das gleiche Smartphone im Fokus. Und das zeigt natürlich auch, dass nicht nur hier der Uncast Probleme hat, vernünftige News, also richtige News zu finden, sondern das ist ein allgemeines Problem momentan. Und naja, die Liefersituationen sind ja bekannt, dass das eben auch Schwierigkeiten verursacht. So sind viele Geräte, die angekündigt sind, beziehungsweise eigentlich auch auf dem Markt sind, nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Andere Marken, wo man damit, oder andere Smartphones, wo man gerechnet hat, dass die in Europa zum Beispiel erscheinen, sind dann doch nicht erschienen, erstmal. Ja. Und so macht sich das dann eben breit, das Problem, dass es ja nicht wirklich viel Neues gibt. Und wenn es dann mal was Neues gibt, dann ja, ist es oft etwas mau. Ja, also ich meine, sowas richtig Großes kommt momentan erst selten raus. Ich erinnere mal an die, wie das noch vor ein paar Jahren war, als quasi jede Woche da musste ich Auswahl treffen, was ich überhaupt noch sage, und habe viele, viele Themen auf der Liste gehabt, die ich dann noch aussortiert habe und quasi nach Priorität geordnet. Davon ist schon lange nichts mehr zu spüren. Mittlerweile habe ich öfters Schwierigkeiten, überhaupt genug Themen zusammenzukratzen, um eine Sendung vollzukriegen. Ja. Deswegen, ich denke, es wird auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo der Uncast etwas kürzer wird. Ja, und also unbestimmt. Ich meine, ich habe sowieso immer nur 1 Stunde etwa angesetzt für eine Folge. Und ja, früher war das kaum einzuhalten, da war ich regelmäßig drüber. Heute, ja, also wenn ich nicht so viel quatschen würde um ein dasselbe Thema immer, ja, dann wäre das ja in 20 bis 30 Minuten abgehakt. Wow. Heftig, ne? Gut, das hört sich jetzt so dramatisch an. Ist nun halt mal eine Phase. Ich hoffe, dass das dann auch irgendwann wieder vorbeigeht. Wobei mit diesen Liefersituationen, das wird jetzt nicht besser werden. Ne? Ganz im Gegenteil, das jetzt, wird jetzt noch schlimmer werden. Viel schlimmer werden. Und ich bin auch... Ich habe zwar jetzt heute in der Rios Wohnzicht drüber nichts gesagt, aber ihr wisst ja, ich baue einen PC zusammen, um einen 10 Jahre alten Laptop zu ersetzen, oder ich will einen zusammenbauen. Und ich habe das jetzt erstmal noch verschoben um einige Monate, weil die Boards, die in Frage kommen, einfach nicht lieferbar sind, also komplett nicht lieferbar. Und wenn dann mal irgendwo noch ein Lagerbestand zu bekommen ist, dann sind die Boards also eine Frechheit vom Preis her. Ja, eine Frechheit. Und deswegen habe ich das jetzt noch ein bisschen rausgezögert und ja, habe jetzt so die Arbeiten aufgesplittet, sowas wie eben die Netcasts mache ich dann mit meinem 10 Jahre alten Laptop noch. Funktioniert noch, ja, also geht. Kein Problem, wie ihr seht. Und so im Internet surfen wegen Stromverbrauch mache ich es dann mit dem Raspberry Pi 4 und dem Ubuntu Mate 64-Bit-System. Und das ist zwar gerade noch also an der Grenze von dem, was ich noch aushalten kann, ja, von der Performance her. Aber es geht halt für normale Surf, Ausflüge, sage ich mal, ne? Gut. Aber das hat hier eigentlich ganz gar nichts damit, natürlich mit dem Ancast zu tun, ganz klar. Aber interessanterweise kam endlich mal wieder ein Produkt von Huawei in die Schlagzeilen, das mich zumindest mal interessiert. Ihr kennt ja die Geschichte, ne? Ich liebe Huawei, aber es ist nichts mehr übrig von der Firma. Ja, und deswegen musste ich dann eben auch davon absehen, mir neues Gerät von Huawei zu holen. Und bin dann eben auf OnePlus gewechselt, quasi aus einem Angebot heraus. Ja. Und von daher ist natürlich der Zug abgefahren, ja, finde ich. Weil auch die Preise entsprechend zu hoch sind, aber ich habe ja schon gesagt, ist kein Wunder, denn die Lieferbarkeit der Smartphones war auch nicht gegeben in größeren Stückzahlen. Also warum sollte man etwas zu einem irren Preis verkaufen, nur um dann eben die Stückzahlen gar nicht liefern zu können, die dann vom Markt gefragt werden? So macht man den Preis natürlich so, dass man zwar alles hat, alles verkauft, was man im Lager hat, aber jetzt nicht unnötig große Nachfrage erzeugt, und dann verdient man auch mehr Geld damit. Ja, so ist das nun mal. Ja. Und das ist natürlich schade, aber mal von den Smartphones abgesehen, da liegen ja die Probleme auf der Hand. Ja, Harmony OS beispielsweise wird nicht so stark gepusht, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Und dann wird eben auch das Fehlen von den Google Apps auch dramatischer. Ja, wenn da ein größeres Ökosystem entstanden wäre bis dato mit Harmony OS, dann wäre das also überhaupt gar nicht so schlimm. Ne? Aber das Huawei MatePad Paper, bei dem Gerät ist es eigentlich vollkommen egal, ja, ob da jetzt Google Services drin sind oder nicht. Ganz im Gegenteil, da macht es überhaupt gar keinen Sinn irgendwo. Ja? Es ist ein elektronischer Notizblock mit E-Book-Reader drin, und zwar auf E-Paper-Basis, also E-Ink-Display. Und da wurde ich natürlich hellhörig, denn das wäre eine ganz, ganz schöne Sache, meiner Meinung nach. Die E-Book-Reader, ihr werdet es kaum glauben, aber E-Ink hat natürlich seine Vorteile für E-Books. Ja? Deswegen nutze ich immer noch meinen alten OYO. Der ist aber so langsam, dass es, also, weiß nicht, sagen wir es mal direkt. Ja, also, wenn ich aufs Klo gehe, lese ich gern mal. Aha, ich weiß. Gibt's zu, ihr macht es manchmal auch. Ja, und tja, sag mal so, bis der hochgefahren hat und ich das Buch auswählen konnte, naja, okay, also ich möchte ja die Sitzung ja nicht weiter in die Länge ziehen als unbedingt notwendig. Und deswegen ist das Teil, also ja, sehr langsam, zu langsam natürlich. Aber auch wenn man mal einfach nur sagt, okay, man sitzt auf der Couch, möchte ein Buch lesen, und bis das Ding dann startet, dann, wenn man so ungeduldiger Mensch ist wie ich, dann hat man einfach keine Lust mehr darauf. Ne? Also das ist wirklich schlimm. Und da habe ich schon des Öfteren überlegt, ich lege mir einen neuen E-Book-Reader zu, weil auf dem Smartphone-Display oder am Tablet-Display, sei es noch so groß und noch so schöne Auflösung und alles, macht es einfach nicht so einen großen Spaß. Und auch wenn man sowas mal mitnimmt, also draußen zu lesen auf dem Smartphone ist eine Herausforderung, weil eben, wenn so die Sonne scheint, dann ist es oft sehr, sehr schwierig zu lesen, was auf dem Display steht. Anders dann eben mit einem E-Book, mit E-Ink-Display, da ist es sogar ein schönes also ausgeleuchteter Raum, oder draußen ist es sogar super dafür geeignet, ja? Weil dann sieht man erst richtig schön, was da auf dem Bildschirm ist, und es stört überhaupt nicht. So. Also, Das Teil kann natürlich noch ein bisschen mehr. Das hat auch Harmony OS drauf. Und da merkt ihr schon, also da kann man erwarten, dass da noch mehr Möglichkeiten eventuell vorhanden sind. Tatsächlich, also man kann eine gewisse Anzahl von Apps installieren. Ja. Und das Teil hat auch einen M-Pencil 2 mit dabei, mit 4096 Druckstufen. Und der ist sehr, sehr gut für die Notebook-Funktion. Und das ist eine weitere sehr interessante Sache. Also man kann das tatsächlich als Notizblock verwenden und dann eben diese Sachen speichern. Mit diesem Stift ist das auch schnell gemacht, auch für Skizzen und so weiter. Und damit ist es natürlich sehr, sehr schön. Apps kann man aus der Huawei App Gallery installieren oder per APK direkt auf das Tablet laden. Und natürlich, und das ist das Wichtigste für einen E-Book-Reader, kann das Teil natürlich auch die Standardformate wie zum Beispiel EPUB lesen. Und also gehe ich stark mal davon aus, PDF und so weiter. Ja, also damit man dann eben da weiterkommt. Die Ausstattung mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM ist okay. Ich meine, wir reden hier von einem E-Book-Reader und Notebook. Und das ist auch wahrscheinlich nur deswegen so groß, weil eben hier noch Apps möglich sind. Aber da dürfte man dann mit allem wirklich gut zurechtkommen, was auf einem E-Ink-Display dann machbar ist. Also sage ich deswegen, weil Games, also zumindest herkömmliche Games, das funktioniert natürlich nicht. Bei einem E-Ink-Display ist der Aufbau viel zu langsam, und dann kann man das natürlich nicht machen. Tic-Tac-Toe kann man spielen, ja klar, aber eben keine schnellen Games. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 runden das Ganze ab. Vielleicht kann man damit auch Musik hören, wäre auch nicht schlecht. Dann wäre auch der 64 GB Flash-Speicher sehr nützlich. E-Books bekommt man dort jede Menge drauf. Und ja, gut, wann das Marktstart ist, ist unklar. Aber das Teil hat leider einen kleinen Haken. Das Ding kostet 499 Euro. Und das ist natürlich klar, also nicht mehr in Relation heutzutage für einen E-Book-Reader. Auch mit diesen Zusatzfunktionen und 10,3 Zoll, also schön groß, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das natürlich viel zu teuer. Ja. Von daher haben sich dann wiederum meine Überlegungen recht schnell in Luft aufgelöst. Aber auch hier wird wahrscheinlich das Problem sein, dass die Stückzahlen, die geliefert werden können, eventuell nicht so hoch sind, dass sich das lohnen würde für die Firma, den Preis so weit zu senken, dass das Ding einschlagen würde auf dem Markt. Und da haben wir eben wieder das Problem, dieser E-Book-Reader, der hätte das Zeug dazu, für den Markt nochmal neu zu beleben, für E-Books und E-Ink-Displays und überhaupt, was übrigens E-Ink-Displays auch sehr energiesparend sind, ja. Aber bei 499 Euro stellt sich bei mir wirklich die Frage, wer kauft sich das Ganze, wenn es für 499 schon ein ausgewachsenes Tablet gibt mit allem drum und dran. Ja, das ist nicht so gut zum E-Books lesen, aber sind wir mal ehrlich, das kann dann entsprechend auch mehr. Und für 499 gibt es sogar von der Konkurrenz aus ganz anderen Bereichen noch Tablets. Also ich weiß nicht genau, wer da angesprochen wird. Vielleicht Geschäftsleute, die eben da drauf abziehen, ich weiß es nicht. Also schade eigentlich. Der Preis macht natürlich wieder alles kaputt, aber das ist ja oft so. Kaputt macht auch regelmäßig Jerry Rick Everything, ja, also dieser Kanal dort, ne, der zerstört ja regelmäßig Smartphones. Und ja, was war diesmal für eins dran? Das OnePlus 10 Pro. Und da macht er ja diesen Durability-Test. Also ich sag's euch mal schon vorneweg, also der Bandtest, also der Biegetest, ging katastrophal aus für das OnePlus 10 Pro. Und ich finde das ein bisschen schade. Hier hat OnePlus wirklich geschludert, würde ich sagen. Man sieht auch, wo die Schwachstellen sind. Ich werde einen Artikel auf jeden Fall verlinken, dann könnt ihr euch das Video dort auch mal angucken direkt. Ja. Weil bis zu diesem Biegetest ist da eigentlich alles super an dem Gerät. Ja. Aber wer jetzt da auch nur daran denkt, das mal in die Hosentasche zu stecken, ja, für den ist das Gerät nicht. Ich kann es zwar bis zum heutigen Datum noch nie, überhaupt nicht verstehen, dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, ein Smartphone in die Hosentasche zu stecken. Ja, also das war mir immer dermaßen suspekt, und ich konnte das eine ganze Zeit lang auch gar nicht glauben, dass das ein Ding ist. Ne? Aber wirklich, ja, das wird wohl des Öfteren gemacht. Ja? Das wurde mir dann bewusst, als dieses Bandgate da kam bei Apple. Ja? Als dann sich herausgestellt hat, dass die iPhones sich da biegen, also alte, da gab es eine Serie von iPhones, die haben sich gebogen, wenn man sich hingesetzt hat. Ich sag mal, ja, Moment mal, aber biegen, ja klar, wenn man sich hinsetzt, dann hat das Ding in der Hintertasche, ja, oder auch vorne, egal, ja, und sitzt sich dann hin, ja, das ist doch klar, dass man das nicht macht, dass das Gerät dann eventuell Schaden davon tragen kann. Außerdem ist das doch unbequem. Das drückt doch dermaßen. Da kann man doch nicht sitzen. Okay, aber ist wohl so eine Sache. Dennoch muss ich sagen, ist das OnePlus 10 Pro hier an dieser Stelle einfach zu schwach. Ja, also das ist wirklich zu schwach, weil das kriegt man mit der bloßen Hand, kann man das durchknicken. Okay? Und das ist einfach auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Schade. Ansonsten, wie gesagt, ist das eigentlich ein ganz gutes Gerät. Aber vielleicht hat OnePlus ja so auch das Problem mit den permanent überhitzten Snapdragon 8 Gen 1 Prozessoren gemacht, ja. Da kann man die Bratpfanne auch mal kühlen, ne, indem man das Handy mal kurz knickt und schon liegt der Prozessor schön frei, ne, und man kann und er kühlt dann wieder herunter, nur nützt einem das dann nichts mehr. Ne. Okay. Oppo hat ja ein Tablet angekündigt oder ja, also man kann schon sagen angekündigt, denn jetzt ist es auch bestätigt mit solchen durchgesickerten Live-Bildern sozusagen, also echten Bildern. Und Oppo hat das Tablet jetzt also quasi schon als, zumindest mal als Prototyp draußen. Und die, ja, wie es aussieht mit den genauen Leistungsdaten weiß ich nicht genau, aber Snapdragon 870 Prozessor soll drin sein. Er ist nicht der 8 Gen 1, sondern der etwas schwächere Prozessor. Vielleicht wird der ja nicht ganz so heiß. Ansonsten könnte man das Tablet vielleicht auch als Herdplatte noch zusätzlich benutzen. Aber nee, der wird nicht so heiß, glaube ich, weil er auch wesentlich schwächer ist und entsprechend nicht so überzüchtet ist wie der 8 Gen 1. Somit ja, bleibt natürlich die Frage, was ist sonst noch da? Ein knapp 11 Zoll LCD-Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ist aber kein OLED. Deswegen wird natürlich auch erwartet, dass das Gerät nicht ganz so teuer ist. Das Oppo soll auch einen Akku mit 8630 mAh haben, was natürlich dann auch entsprechend gut ist für ein Tablet. Aber wie gesagt, abwarten, Tee trinken, was es da gibt mit dem Preis von dem Oppo. Wenn der so ist wie das Find X Pro, machen Sie sich keinen Gefallen. Das Find X5 Pro wird selbst auf chinesischen Tech-News-Seiten als zu teuer tituliert. Und da setzt das wieder ein, was ich euch schon des Öfteren mal gesagt habe. Das Problem ist eben, dass man mit dem Feind oder mit einer Marke, bei der erwartet wird, dass sie günstig ist, kann man eben sehr schnell Probleme bekommen, selbst wenn die Leistung, die das Gerät bringt, sogar besser ist als die von den Mitkonkurrenten zum gleichen Preis. Und trotzdem sind die Leute schockiert, weil das so teuer ist, weil man das eben nicht erwartet hat. Man hatte ein billiges Smartphone erwartet und es gibt ein teures Smartphone. Horror. Ja, schlimmer geht's nicht. Desaster. So funktioniert eben mal auch die Psyche der Menschen. Also das Find X5 Pro, das gibt's für mit also kleinste Version 8 GB, 256 GB Storage. Und das Teil kostet 1.100 Dollar. Die 12 GB, 256 GB Version kostet 1.180 Euro und dann eigentlich gar nicht schlecht vom Preis. Die 12 GB Version mit 512 GB Speicher kostet 1.260 Euro. Oder Dollar. Ja, immer Dollar. Und naja, wie gesagt, so übel ist das hier gar nicht. Aber wenn man dann eben die Konkurrenz anguckt, das Teil muss sich dann mit so Geräten wie von Samsung beispielsweise messen. Und das sind die nicht mehr weit weg. Also ja, vor allem hier die 8 GB, 256 GB Version für 1.100 Dollar. Das ist schon in dem Bereich von Samsung. Und das ist man eben von Oppo eben nicht so gewohnt. Ja, oder man hat sich es eben nicht so vorgestellt. Immer wieder das gleiche Problem. Ich kann verstehen, dass das eben auch Probleme gibt mit der Lieferbarkeit, mit den Teilen und so weiter. Das verteuert natürlich auch die Geräte, aber trotzdem bleibt am Schluss einfach nur der Preis übrig. Ja. Das ist natürlich umso schlechter, da das Gerät eins von denen ist, das sich entgegen übrigens von älteren Gerüchten nicht mit dem Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor zufrieden gibt, sondern den besseren MediaTek Dimensity 9000 Chip drin hat. Der dann auch richtig performant läuft, auch wenn das Gerät eben längere Zeit in Benutzung ist, wenn man was zockt oder sonst irgendwas, weil der dann eben nicht runtertaktet. Der wird nämlich nicht so heiß, es ist keine Bratpfanne. Ja. Aber dennoch, bei diesem Preis nützt auch das nichts, denn das ist selbst bei mir jetzt keine Rechtfertigung für den hohen Preis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja den MediaTek-Prozessor auf jeden Fall der Bratpfanne Snapdragon vorziehen würde, ja, ist das hier aber weit, weit über dem, was ich vernünftig finde. Und von daher würde das Teil überhaupt gar nicht erst in Frage kommen. Und wenn da, auch wenn da jetzt eben dieses MediaTek 9000 Chip drin ist. Schade eigentlich um das Gerät. Aber so ist das nun mal. Hisense hat da schon vielleicht eine bessere Lösung. Da weiß man zwar die Preise nicht offiziell, aber auch hier wird natürlich davon ausgegangen, dass das Gerät extrem billig sein wird. Wenn das nicht so ist, dann ja, ist das DOA, ne? Dead on Arrival. Das kann ich euch gleich sagen. Dann ist es auch vollkommen interessant. Interessant ist es deswegen, weil das Teil hat einen Dimensity 810 Prozessor, das ist also die neuere Version von dem Midrange-Prozessor, also Midrange-Prozessor-Linie von MediaTek und hat auch die Rückseite, sieht sehr nobel aus, mit veganem Leder bezogen, was ich natürlich auch sehr, sehr schön finde und sieht auch ansonsten recht gut aus, professionell aus, so dass man sagen kann, dieses Gerät hat wirklich eine gute, also sieht wirklich nach was aus, auch 5G mit an Bord. Und zwar rede ich hier, wie gesagt, von dem Hisense Infinity H60. Ja, das ist jetzt angekündigt worden, hat auch ein 6,6 Zoll AMOLED-Screen, also richtig groß mit 2400 mal 1080 Pixel. Und eben diesen 810 Dimensity-Chipsatz drin. Das ist Der ist schon mit 6-Nanometer-Architektur gefertigt und hat 2 A76-Kerne bis zu 2,4 GHz und 6 ARM-Cortex A55-Kerne bis zu 2 GHz. Also okay. Und das ist ein Midrange-Gerät. Ganz klar, mit dem Prozessor ist es auf jeden Fall im Midrange-Bereich angesiedelt. Die 64-Megapixel-Kamera, die da drin ist, wird intern mit Interpolation auf 108 Megapixel verbessert. Ob das wirklich sinnvoll ist, wird sich dann zeigen, wenn die Bilder herauskommen, erste Bilder veröffentlicht werden, die tatsächlich mit dem Gerät gemacht wurden. 5 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Kamera und eine 2 Megapixel-Makro-Kamera ist ebenfalls da drin, sowie ein 2 Megapixel Tiefen-Sensing, also Depth-Sensing-Modul, um eben die Bildtiefe festzulegen. Und da zum Beispiel die Portrait-Shots besser aussehen zu lassen. Ja, wie gesagt, das vegane Leder ist natürlich sehr gut und macht das Gerät ziemlich edel. Wird leider noch mit Android 11 dann ausgeliefert. 4200 mAh Akku und 30 Watt Fast Charging ist sehr okay. Dann gibt es noch, und gibt es nur in Blau, ja, aber es gibt noch keinen Preis. Ja, und da warten dann eben allen drauf. Ehrlich gesagt, solche Ankündigungen sind ehrlich gesagt vollkommen egal, solange der Preis nicht feststeht. Ach so, 8 GB RAM und 128 GB Storage sind auch drin. Für ein Midrange-Gerät ist das ja noch okay. Aber wie gesagt, ohne Preis ist das irgendwie nichtssagend. Aber ich wollte es euch trotzdem mal schon mal erwähnen. Hisense übrigens, ja, wenn ihr jetzt irgendwie im Kopf habt, Mensch, ich kenne doch Hisense, das sagt mir doch irgendwas. Habe ich doch schon mal gesehen, irgendwo was. Ja, und zwar Fernseher, ja, also TV-Geräte, die gibt es auch hier bei uns zu kaufen. Hisense Fernseher im Niedrigpreissegment, ja, da gibt es auch so bei großen Online-Händlern beispielsweise ganz billige Geräte, zum Beispiel 43 Zoll Fernseher für 359 oder sowas, ja, das ist schon von daher schon eine bekannte Marke im TV-Bereich. Die stellen übrigens auch Kühlschränke her und so, aber eben bei Handys sind sie bei uns jedenfalls ziemlich unbekannt. Das wird sich vielleicht noch ändern, sofern das Gerät dann eben bei uns auf den Markt kommt. So was Kurioses aus dem Apple-Bereich habe ich natürlich auch noch. Ne? Was heißt natürlich? Nee, habe ich normalerweise nicht. Ja, aber diesmal kann ich mir es nicht verkneifen. Es gibt jetzt für Siri eine geschlechtsneutrale Stimme. Also nicht männlich und nicht weiblich, die Stimme. Okay, das setzt dann hoffentlich endlich einen Schlusspunkt um diese Debatte. Ja, ist halt mal so, ist kein Geheimnis. Offenbar haben sowohl Frauen als auch manche Männer was dagegen, wenn eine Frauenstimme am Gerät ist. Ja, stellt man eben eine Männerstimme ein. Aber das kommt eben bei den Männern überhaupt nicht gut an. Und bei den Frauen allerdings auch nicht gut, weil, ne, die Männer fühlen dann hier, als ob das so ein Konkurrent wäre. Ne? Das ist wie im Affenstall. Ne? So. Ja. Und dann fühlen sie sich bedroht irgendwie intern, ja, und finden es nicht gut, wenn das Navi oder das Smartphone einen einer Konkurrentenstimme anspricht. Und viele Frauen finden das auch nicht gut, weil, ne, wer will schon zurechtgewiesen werden von einer Männerstimme? Ne? Also, das geht gar nicht, Leute. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also da dieses ständige Erklären, ja, von Männern kommt bei vielen Frauen nicht gut an. Ja, und, okay, also die Männerstimme ist definitiv irgendwie im Nachteil. Aber trotzdem wird eben hauptsächlich aus dem Lager der Frauen kritisiert, dass es hier nur eine Frauenstimme gibt, weil, ne, dann würden ja die Männer hier ja, irgendwie so ein Gefühl haben, als ob die rumkommandiert werden kann. Dabei ist doch als das Navi eigentlich das, wo rumkommandiert ein Smartphone. Ne? Ja, jetzt links abbiegen, ne? Zweite links. Das ist doch eigentlich so der typische Job, ne, von dem Mann auf der Seite, ne, wenn der mal irgendwo mal mitfährt, eine Frau am Steuer, ne, und dann ist so, ja, ihr müsst jetzt abbiegen, ne? Da zweite, nein, die zweite habe ich doch gesagt, oh Mann. Ja. Und da ist es doch irgendwie, ist es doch viel besser, wenn das eine Frauenstimme ist, oder? Naja, egal. Ich kann das sowieso nicht nachvollziehen. Ich will einfach nur eine geile Stimme haben und das ist für mich natürlich eine Frauenstimme, eine Männerstimme kann nicht geil sein, ganz einfach. Ja, und deswegen würde ich natürlich eine Frauenstimme bevorzugen. Aber gut, das ist ja, wie gesagt, das hat eben zu Diskussionen geführt und diese neutrale Stimme, die könnte doch endlich einen Schlusspunkt setzen. Da kann man uns doch endlich darauf einigen, dass dann niemand diese Stimme mag. Außer man ist eben geschlechtsneutral. Dann mag man die Stimme bestimmt besonders gerne. Ansonsten weiß nicht. Oder vielleicht doch, vielleicht ist das die ultimative Lösung. Ja? Wenn ich mir so richtig überlege, dann kann sich man niemand beschweren, dass ich das, dass das sich hier von männlichen ja, Konkurrenten hier was sagen lassen muss. Ja? Und eine Frau muss sich auch nichts von einer Frau und nicht von einem Mann was sagen lassen. Ist doch cool. Ja, dann wäre das ja die optimale Lösung. Darf sich aber halt nur nicht dann doch wie eine Frau anhören oder doch wie ein Mann. Und das wird wahrscheinlich ein Problem sein, weil im Gehirn wird bei den meisten Menschen das wohl dann doch irgendwo eingeordnet werden, Frau oder Mann. Ja. Das sieht man schon daher übrigens bei Pokémon, der Anime-Serie, ja, das waren viele entsetzt, als sie gehört haben, dass Ash Ketchum aus Alabastia, ja, der Ash Ketchum, schon seit Anfang an in der deutschen Synchro eine Frauenstimme hat, Leute, ihr von einer Frau synchronisiert, aber trotzdem haben alle eben dieses Bild gehabt, Ash Ketchum, der Typ, ne, und dann hat man das einfach nicht umgesetzt und dann hat man gedacht, ja, das ist eine Männerstimme. Ja, bis es dann rauskam, dass es eine Frau ist. Schock, ja, Welt ist zusammengebrochen und ja, Ash hat eine Frauenstimme. Mist. Ja. Umgekehrt geht es übrigens auch schon mal genauso. Ich habe schon Hörspiele von den drei Fragezeichen gehört. Da wurde ein Mädchen auch schon mal vom Jungen synchronisiert. Also andersrum geht es auch. Ja. Kein Problem. Okay, wie auch immer, das Denken der Menschen wird das dann irgendwohin einordnen und am Schluss wird es vielleicht dann keiner mögen. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was sich da Apple dabei gedacht hat. Übrigens, Apple, die haben ein Problem. Immer mehr Mitarbeiter holen sich ein Android-Smartphone. Ihr habt richtig gehört, und zwar hauptsächlich die von den Android-Shops. Entschuldigung, von den, ja, ist gut, ne? Von den Apple Shops, ja. Das hat einen Hintergrund. Also zunächst mal sind natürlich ist natürlich die entsprechend verantwortliche Abteilung für die Shops ist da entrüstet darüber. Ja, es wäre eine Schande, wenn jemand hier Android-Geräte nutzt als Apple-Mitarbeiter. Aber nichtsdestotrotz holen sich eben immer mehr diese Geräte in den USA vor allem, weil da gibt es ja momentan so eine Bewegung, das soll ja eine Gewerkschaft kommen, ja, eine Gewerkschaft für die Apple Shops. Und da haben die Mitarbeiter Angst, dass die Apple-Geräte, die iPhones von Apple missbraucht werden, um zum Beispiel geheime Meetings, Kommuniqués und so weiter, eben zu interpretieren oder vielleicht sogar zu belauschen, um dann eben entsprechend zu reagieren gegen die Gewerkschaften sozusagen oder gegen die Gewerkschaftsbildung. Und da sind einige offenbar sehr skeptisch deswegen. Vielleicht wissen die mehr als die normale Bevölkerung. Ich meine, wer sich mit der Geschichte Apples auseinandersetzt, kennt um den Kontrollwahn von Apple, ja, der weiß das. Trotzdem tritt das Unternehmen ja nach außen hin immer auf als der Heilige des Datenschutzes, ja. Nichtsdestotrotz hat eben die Datenhoheit hier unangefochten Apple und man hat nur sein Wort, dass, also man hat nur Apples Wort, dass eben diese Daten nicht missbraucht werden. Und darauf wollen sich offenbar die Mitarbeiter von einigen Apple Shops, also von vielen Apple Shops nicht verlassen und haben als mindestens als Zweitgerät ein Android-Gerät jetzt, mit dem sie dann eben sicher mit Gewerkschaftsvertretern oder Gründern eben dort kommunizieren können. Und wenn ich das hier richtig interpretiere, werden auch hier laut internen Quellen haben auch diese Initiatoren dieser Gewerkschaft hier wohl auch gesagt, dass sie exklusiv auf Android-Geräten bestehen, um sich eben hier möglicherweise Spionage über iPhones zu entziehen. Das ist schon bedenklich. Mal sehen, wie das hier sich entwickelt. Die Gründung von den Gewerkschaften in den Apple Shops gilt eigentlich als sicher, nachdem ja auch Gründung von einer Gewerkschaft bei Amazon hohe Wellen schlug, wird da natürlich genau geschaut. Man hat ja mitbekommen, dass die Abstimmung zwar gegen die Gewerkschaften ausgefallen ist bei Amazon, aber damit haben sie sich nicht zufrieden gegeben und momentan ist immer noch eine Untersuchung im Gange, ob tatsächlich das mit rechten Dingen zuging oder nicht. Ja, man kann es kaum glauben. Und hier bei Apple will man eben sicher sein, dass da nicht quergeschossen werden kann von Apple. Und mal sehen. Das wird sicherlich noch einige Auswirkungen haben. Allerdings, ich kann es nicht ganz verstehen, warum sich Apple da etwas querstellt. Aber ich denke, dass sie angesichts des öffentlichen Drucks da nicht viel mehr dagegen machen können. Und deswegen gilt eigentlich die Gründung dieser Gewerkschaft als sicher. Google schaltet den Chrome Data Saver ab. Das war einmal ein Feature bei Chrome, das geholfen hat, eben Traffic einzusparen auf dem Mobilfunkgerät. Jetzt laut Google soll immer mehr Traffic möglich sein zu immer günstigeren Preisen. Deswegen wäre das hier nicht mehr notwendig. Außerdem hätte man noch viele andere Maßnahmen getroffen, damit der Datenstream oder der Datentraffic eben möglichst niedrig ist im Chrome-Browser. Schade aber für die Leute, die eben, naja, sagen wir mal, in solchen Entwicklungsländern wie Deutschland leben, was Mobilfunk betrifft. Ja, sage ich ganz klar, weil wir haben Preise, da schlackern wirklich, da kann man nicht nur noch mit den Ohren schlackern. Wir sind mal wieder, haben einer der höchsten Preise überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum sind wir eigentlich immer die mit die teuersten Preise haben? Warum? Und geht es uns so gut, dass wir das raushauen können ohne Ende? Ich weiß nicht. Also irgendwo, wir haben nur noch bei den Lebensmitteln die niedrigsten Preise. Und selbst das wird ja immer moniert. Nur, da müsst ihr mehr ausgeben, habt ihr höhere Qualität. Ja, genau. Und weniger Geld. Also ich bin nicht ganz so zufrieden, wie das läuft. Da gibt es auch die Prepaid-Verträge, ja, 10 € zahlt man dann, kriegt man 2 GB. Also ich weiß nicht, bei uns sagt man, das ist doch, also so schlecht ist das jetzt gar nicht. Ne? Ich meine, wenn man ein vernünftiges Netz haben will, auch in den unvernünftigen Netzen, da kriegt man vielleicht mal, wenn man Glück hat, 10 GB für so viel Geld. Ja, denkt man, ja, ist ja okay. Nee, ist alles andere als okay. Das ist lächerlich. Ich weiß nicht, 5 Jahre, 6 Jahre in die Vergangenheit ist das, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Weil wir gehen heute davon aus, dass wir daheim ein Internet haben, ja, ein WLAN, und da loggen wir uns ein und dort nutzen wir die meisten Daten und das andere ist nur für unterwegs. Also dieses Denken, muss ich ganz ehrlich sagen, ist total antiquiert. Heutzutage hat man volles Internet von überall her und macht auch Downloads und alles Mögliche von überall her. Ja? Ich sag nur, es gibt sehr viele Leute, die streamen Filme unterwegs, um sich das anzugucken, wenn sie irgendwo in der Bahn sitzen oder so. Da wird nichts mehr daheim aufs Smartphone geladen, ja, und dann sich das, um damit man es unterwegs angucken kann, weil man kein Traffic zur Verfügung hat. Das ist anno dazumal, das ist genau das, was eben nicht geht in einer modernen Informationsgesellschaft, ja, dass wir solche Tricks anwenden müssen, nur weil unsere Mistnetzbetreiber, das muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig Traffic zur Verfügung stellen. Das ist eine unglaubliche Frechheit im Vergleich zu anderen Ländern, ja. Wenn man da mal guckt, gibt es wesentlich bessere Angebote. Und Google scheint eben da mal wieder vergessen zu haben, dass Europa, insbesondere eben auch Deutschland, ein Problem ist und dass sie sich damit eben auch wiederum keinen Gefallen tun. Ja, ich weiß zwar nicht, wie groß dieses Feature überhaupt genutzt wird. Ich habe nämlich mal vor Ewigkeiten, als ich noch Chrome benutzt habe, das eingeschaltet und war froh, dass es eben da war, weil eben der Traffic gespart wurde. Aber dann war das eben eine Funktion, die ist im Hintergrund verschwunden und ich habe da nie groß mehr drauf geachtet. Ist halt so gewesen. Ich habe eben Daten gespart. Fertig. Ja. Nach dem Umstieg von Firefox war es damit natürlich gleich vorbei. Klar. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Nutzern, die jetzt vor allem hier in der Pandemie, also fast immer nur im WLAN eingeloggt waren und draußen eigentlich nicht viel gemacht haben. Das war zu den Zeiten vor der Pandemie noch ganz anders, als ich eben ständig mit dem Geocachen unterwegs war und dort Karten, Infos, Webseiten und so weiter zur Recherche beim Geocachen aufrufen musste. Ja, da lief das dann ganz anders. Da hatte ich am Monatsende schon des Öfteren auf einmal keinen Traffic mehr für draußen. Ja, schlecht, übel. So ist das natürlich eine traurige Geschichte, dass jetzt noch mehr Traffic auf die Leute zukommen, gerade die den Datensaver gebraucht haben. Die werden den dann vermissen. Ich meine, was heißt vermissen? Die werden dann irgendwann hier feststellen, oh Mann, die sind ja hier wirklich schon am rotieren mit den Daten und haben das aber nie gerafft, warum sie die ganze Zeit eben surfen konnten und jetzt auf einmal nicht mehr konnten. Naja, okay. Auf der anderen Seite ist der Datasafer wohl auch bei vielen in Deutschland nicht genutzt worden wegen, oh, da überträgt ja Google die Daten. Moment, Google tut die Daten, die ich anfordere, auf ihren Servern komprimieren und mir dann geben, oh, da wissen die ja, wo ich surf, ja, und uns fällt der Himmel auf den Kopf und so weiter. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn noch? Die am schnellsten wachsende Marke in Europa im Smartphone-Bereich ist Realme. Man fasst es nicht, mit 548% Zuwachs. Natürlich von einem viel niedrigeren Level als jetzt die Platzhirsche da haben, aber immerhin, Realme ist jetzt aufgestiegen in die Top 5. Nämlich genauer gesagt, genau auf Platz 5, mit einem 3%igen Marktanteil, Oppo mit 5% dann der nächstplatzierte, 20% hat Xiaomi, 23% Apple und 29% Samsung. Ja. Und wie gesagt, die Zuwächse bei Realme sind 548%, was natürlich enorm ist. Ja, enorm. Da sind die 77% Zuwachs bei Oppo geradezu lächerlich dagegen. Oder die 33% von Xiaomi sind da auch schon wieder in der Relation gesetzt, wobei, wie gesagt, bei einem größeren Ausgangspunkt. Genau. Aber man sieht, es ist was im Umbruch hier bei Realme und ich hoffe, dass das dazu führt, dass auch mehr Realme-Geräte nach Deutschland kommen. So, wenn eine Firma wie Lenovo ein Gerät mit dem Namen Legion auf den Markt bringt und das Ganze Gaming-Tablet nennt, dann werden natürlich viele Leute aufmerksam. zumindest so lange, bis sie die technischen Daten gelesen haben und kommen dann auf einen Snapdragon 870 Prozessor mit wahlweise 8 GB und 128 GB Storage und 12 GB mit 256 GB Storage. Waren wir dann nicht eben schon mal, ja genau, das sind Snapdragon 870 Prozessor, ist eigentlich der, naja, ich will nicht sagen Midrange Prozessor, aber natürlich der Prozessor, der deutlich unter dem Snapdragon 8 Gen 1 liegt. Ja, aber deutlich. Wie man da dann drauf kommen kann, dass das mit diesem Prozessor, mit diesen Daten ein Gaming-Tablet sein kann, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Auch der Akku mit 6550 mAh, okay, da das nur ein 8,8 Zoll LCD-Screen, ja, mit 2560x1600 Auflösung, die zugegebenermaßen gut ist, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, frage ich mich aber natürlich wirklich, wie kann man das so bezeichnen als Gaming-Tablet? Das ist ein normales Tablet, einfach nur ein ganz normales Tablet. Zum Spielen wird das Teil nicht gut geeignet sein, aber da könnt ihr 100% sicher sein. Der Snapdragon 870 ist kein Gaming-Prozessor, der ist viel zu langsam dafür. Das reicht nicht, um das Teil im Gaming-Bereich zu etablieren. Da hätte eben ein Snapdragon 8 Gen 1, blöder Drecksname, ja, eingebaut werden müssen. Ja, gut, hätte man eine Bratpfanne gehabt. Aber man hätte ja auch dann noch den Dimensity 9000 nehmen können, aber stattdessen nimmt man den Snapdragon 870, der zwar wahrscheinlich von der Hitzeentwicklung okay ist, weil er eben langsam ist. Mist. Das ist, also wie man so etwas Gaming-Tablet nennen kann, es geht mir wirklich nicht mehr gut rein. Das Marketing, die Marketing-Verwirrung hat ihr voll zugeschlagen. Ist das überhaupt schon so ein großes Ding für den Massenmarkt? Gaming-Phone, Gaming-Tablet? Also bisher war das ja immer so, naja, für die Gamer halt, also für wirkliche Gamer. Ja, und wenn die so ein Teil sehen, die gucken sich das an, ne, dann gibt's das 3G-Feeling, auch wenn das Teil 5G hat. 3G, ne? Gesehen, gelacht, gegangen. Ja, also, ich kann das nicht verstehen, sowas. Und da ist nichts, aber auch wirklich gar nichts an dem Gerät dabei, was irgendwie einen dazu motivieren könnte, das als Gaming-Device zu benutzen. Ne? Keine Ahnung. Tja, also so sieht es aus. Deswegen habe ich es euch sagen wollen, dass ihr da nicht drauf reinfällt, wenn ihr das irgendwas seht. Oh, ein Gaming-Tablet, geil. Ich bin auch zuerst drauf angesprungen. Oh, genial, Gaming-Tablet, ja, Wahnsinn. Ja, schön wäre es, wenn es wirklich so wäre. Also da nimmt lieber das Samsung S8. Das könnt ihr dann eher als Gaming-Tablet nehmen, weil das Ding ist so viel performanter und besser zum Gaming geeignet als dieses Teil. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. So. Es gibt noch ein OnePlus-Gerät demnächst zu, sagen es zumindest die Gerüchte, mit einem Dimensity 8100. Was sind das schon wieder für einer? Letzte Woche habe ich schon darüber berichtet, der Dimensity 8100 ist zwar unter dem Dimensity 9000 angesiedelt, ist aber eine günstige Alternative dazu, die auch relativ gut ist, ja, im Power-Vergleich. Möglicherweise könnte man das vergleichen mit dem Snapdragon 870 und dem Snapdragon 8 Gen 1. Ja, wobei eben der Dimensity 9000 dem Snapdragon 8 Gen 1 eben Paroli bieten soll und der 8100 eher so diesem 870er Prozessor eben den gar auch ausmachen soll. Und das Teil ist auch, wie gesagt, der Prozessor ist auch recht gut und performant. Das wurde ja, wie gesagt, letzte Woche habe ich das erwähnt, schon geprüft. Und damit wäre natürlich das Gerät schon sehr interessant, wenn es auch nicht das absolute High-End-Top-Gerät sein wird. Da müsste dann eben der Dimensity 9000-Prozessor drin sein. Mehr weiß man allerdings auch jetzt noch nicht, ja, von diesem Gerät. Von daher, ja, schenke ich mir das jetzt weiter. Es wird hier zwar gemunkelt, ja, in einem Tweet von einem eigentlich sehr von einer sehr verlässlichen Quelle, 6,7 Zoll FHD-Display, Single Punch-Hole und 50 Megapixel Kamera und 4500 mAh Akku mit 150 Watt Fast Charging, ja, aber mehr weiß man eben jetzt noch nicht. Okay, dann zum letzten Ding, eben schon gesagt, 150 Watt Fast Charging, habt ihr da aufgemerkt? So, ist das wahr? Ja, möglicherweise, denn Realme hat seine Ladetechnik jetzt vorgestellt und da würde ich mich nicht wundern, wenn OnePlus die eben auch in seine Geräte integriert. Eine 100 bis 200 Watt Ultra Dart Charging Technologie. Ultra Dart nennt sich die. Es muss ja alles Ultra heute sein, ne? Diese Technologie soll zum ersten Mal im GT Neo 3 verbaut werden mit tada, 150 Watt. Also, deswegen gehe ich mal davon aus, das könnte zusammenhängen. Ja. Und diese Dart Charge Technologie, Charging Technologie nennt sich dann eben, ist wieder eine Entwicklung von Realme oder von einem Zusammenschluss von verschiedenen Herstellern eben, um wieder in so ein neues Süppchen zu kochen, damit man noch öfter vergessen kann, sein Handy zu laden. Dann, oh, Mist, ich muss doch in 20 Minuten weg, ich muss doch in 10 Minuten weg, ja, ich muss mein Handy noch laden, schnell, schnell, schnell anschließen. Ne? Und ja, 35 Minuten ist es voll. Ja, und naja, gut, wenn man dann 10 Minuten hat, dann ist es schon ungefähr ein Drittel oder noch mehr sogar voll, weil am Ende wird ja immer ein bisschen gedrosselt, damit der Akku nicht kaputt geht. Das heißt, da kann man in 10 Minuten kann man schon einiges draufkriegen an Strom. Ja, ist praktisch, aber wie gesagt, da würde ich dann mal überlegen, vielleicht, naja, auch mal ein bisschen Gedanken zu verschwenden an so ein extrem teures Smartphone, dass man das dann auch lädt, wenn man es unbedingt braucht. Und wenn man es nicht braucht, dann braucht man sich eben auch um das Laden keine Gedanken zu machen. Lässt man es einfach mal daheim und hat mal seine Ruhe. Aber wir machen das heute schon noch, sehe ich nicht. Dafür passe ich auch immer gut auf, dass meine Geräte immer genau geladen sind. Dass ich die immer längere Zeit nutzen kann, wenn das erforderlich ist. So. Aber wie gesagt, das ist ja wohl das neue Ding. Ja, jetzt hätte ich fast schon wieder einen Kraftausdruck benutzt. Ne? Das ist das neue Ding. Und je schneller man den Akku laden kann, desto besser ist es. Außer natürlich für den Akku. Der möchte es gern langsam haben. Aber okay. So. Dann sind wir auch mit den Themen durch und jetzt kommen wir zur App der Woche. Ja, diesmal habe ich ein Game, das über ein oder ja aus einem kuriosen Anime-Universum stammt, nämlich das von diesem Slime, ja. Slime Isekai Memories, ja. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist denn das? Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Es gab am Anfang mal eine Serie, die hieß, oder die gibt es ja immer noch, eine Anime-Serie, die heißt That Time I Got Reincarnated as a Slime. Ja, und das ist wirklich so ein langer Titel. Das ist auch momentan ganz groß in anscheinend bei den Animes, dass das so ewig lange Titel sind, aber okay. Diese Serie, die lief auf Crunchyroll und läuft auf Crunchyroll und die hat jetzt viele verschiedene Ableger bekommen, unter anderem eben auch die Memories, ja. Und da setzt eben dieses Spiel jetzt an. Das ist eine ziemlich kuriose Sache mit diesem Rimuru, ja. Da geht es richtig gut zur Sache. Es wird mit vielen, naja, sag mal, Vorurteilen aufgeräumt in der Serie, aber ohne dass dabei der Spaß verloren geht. Und somit ist es dann ein richtiger Action-Kracher mit unglaublich lustigen Passagen, so wie es sich eben für einen guten Anime gehört. Und zum guten Anime gehört natürlich auch ein Spiel. Ja. Meistens sind das einfach nur so solche Idle-Clicking-Games, ja, oder eben sowas, wie man es schon tausendmal gesehen hat, auch wenn es immer mal wieder Spaß macht, wenn wieder eben neue Chars dort kommen, solche, naja, hier sind eben Chars und die kann man irgendwie aufpowern, ohne jetzt groß was machen zu müssen, ja, also schon was machen müssen, am besten Geld ausgeben, dann geht es noch schneller. Aber so ein richtiges Roleplay-Game ist es dann eben nicht. Und hier mit diesem Slime-Game, da hat man schon mehr Möglichkeiten. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht schon mal ein Game von dieser Reihe schon App der Woche war. Ich denke schon, ja, aber das hier ist auf jeden Fall eine neuere Version, eine andere Version und das ist eben in diesem, naja, neu oder sich selbst entwickelnden Slime-Universum eben verankert und somit dann natürlich wieder für Fans durchaus interessant. Ja. Komplett vertonte Cutscenes mit den Originalstimmen, das ist natürlich eine absolute Voraussetzung bei diesen Anime-Games, dafür werden die Seiyus auch gut bezahlt. Und auch natürlich ein wunderbarer Anime Opening Theme Song, der da auch im Game quasi mit drin ist. Und das Game selbst wird von keiner anderen Firma wie Bandai Namco Entertainment direkt vermarktet und angeboten. Also im Play Store gucken, das ist die Bandai Namco Entertainment Version dieses Spiels Slime Isekai Memories. Und ja, jetzt kann ich natürlich noch sehr lange einzelne Details darüber preisgeben. Die Grafik ist gut, sicherlich nicht das Beste, was es auf Android-Geräten gibt, aber doch überdurchschnittlich gut. Der Sound ist natürlich phänomenal mit den originalen Stimmen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das Spiel ist eben tatsächlich ein RPG-Spiel und nicht nur wieder so ein Pseudo-Ding. Also hier sind schon echte RPG-Elemente drin. Und auch die Kämpfe kann man direkt als richtige RPG-Kämpfe ansehen und nicht etwa hier diese simplen, ja, die Figuren laufen automatisch durch, machen muss man auch nichts. Man hat natürlich hier eine Autofunktion, die ist ja beim Smartphone-Spiel eigentlich schon ziemlich wichtig. Aber der Kampfbildschirm zum Beispiel selbst, das erinnert mich mehr an Final Fantasy, an die klassischen Final Fantasy Sachen so ab 7, ja, statt an ein Smartphone-Game. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja, entsprechend ist zwar die Steuerung an manchen Stellen etwas ungewohnt, ja, weil man da halt tatsächlich hier herumläuft in einer 3D-Ansicht teilweise und da wird es dann natürlich schon manchmal etwas seltsam. Ja. Also es sind verschiedene Spielelemente zusammen. Es ist kein Open World, aber es ist eben auch kein simples 0815 Aufbau. Gib mir dein Geld, dann kannst du einen neuen Char haben, spielen. Ja. Dennoch gibt es natürlich In-App-Käufe, ganz klar, und das nicht zu wenig. Aber ich denke, es ist durchaus sehr ausbalanciert, sodass man wirklich jetzt nicht unbedingt einen Haufen Geld ausgeben muss. Und das wird auch immer wieder betont in den Kommentaren, in den Bewertungen zu dem Spiel. Die Preise sind zwar happig, aber man fühlt sich nicht so, als ob man permanent genötigt wird, immer mehr Kohle reinzuhauen. Und das finde ich schon sehr, sehr gut für das Spiel. Platz sollte die allerdings haben, wenn ein Spiel besonders ist, dann brauchst du auch besonders Speicher. Ne? Und da hoffe ich, dass ihr natürlich meine jahrelange Warnungen, ja, passt auf, dass ihr genug Speicher habt, ne? Dass ihr euch das da zu Herzen genommen habt, denn das Teil alleine, die Downloadgröße ist 934 Megabyte, also fast ein Gigabyte, und dann kommen da erfahrungsgemäß noch Sounddateien und so weiter und so weiter runter und deswegen, also zum Runterladen dazu. Und deswegen könnt ihr so zwischen 1 und 2 Gigabyte Speicher durchaus veranschlagen auf eurem Gerät, das mit diesem Spiel weg ist. Ja, das mal zur Warnung. Ansonsten lohnt sich dann auch diese 1 bis 2 Gigabyte Größe auf dem Smartphone. Und da gibt es übrigens auch noch mehr Infos bei Bandai Namco auf der Webseite natürlich zu dem Game. Und übrigens ganz interessant, da könnt ihr sowieso mal hier gucken, diese japanische Seite, was da alles drin ist. Ich hoffe, dass einiges auch noch zu uns rüberschwappt. Und das wäre schon nicht schlecht. Also da glänzen meine Augen immer, wenn ich sehe, was es da in Japan schon alles gibt für die Smartphones. Und hoffe ich, dass da einiges noch rüberkommt. Yay, yay, yay. Okay, also Slime Isekai Memories, kostenlos zum Download im Play Store und damit habt ihr wieder viele Stunden Spaß, denke ich. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links zu den behandelnden Themen sucht und vielleicht noch ein paar Informationen und natürlich auch den Link zur App der Woche, dann müsst ihr die Shownotes suchen und die findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo, ja, Netcast-Player übrigens, ja genau, irgendwo, ja, und kann man das runterklappen oder ist vielleicht schon drauf und dort könnt ihr euch dann weiterklicken, jawohl. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And coins rule that world.